Ein weiterer Fall wird uns vorgestellt. Dieses Mal von Philipp. Nee. Du. Nein. Aber ich kann es gerne machen. Punkt. Nein. Von mir? Der Katzen. Oh. Oh Mann. Wieso muss ich mal den Cast schneiden, der voll am Arsch ist? Ey. Nein. Hallöchen und herzlich willkommen beim Jubiläums-Conincast. Wir schreiben die Nummer 80 und sprechen heute aber leider nicht Band 80 durch, sondern die 82. Da ich das aber wie immer, so auch heute, nur ungern alleine mache, habe ich eingeladen, einmal Philipp, euren Gründer. Genau, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute mit euch über den 82. Band sprechen zu können. Und bin schon ganz gespannt, euch meine Meinung kundtun zu dürfen. Ja, vielen Dank. Und außerdem noch eine weitere Person, auf die ihr euch schon ebenfalls gefreut habt, die ebenfalls Ahnung hat bis zum Himmel, Olli. Ja, hallo. Erstmal ein frohes neues Jahr. Ich freue mich, dass ihr halt Olle heute alle wieder eingeschaltet habt. Richtig. Und sonst niemand. Und darum machen wir weiter. Auch von mir ein frohes neues und bald auch schon wieder frohe Ostern und so weiter. Wir starten durch mit dem Conincast zu Band 82. Fangen wir an mit dem Titel des Bandes. Was sehen wir darauf, Philipp und Olli? Katze. Genau, wir... Ja. Boom, ja. Sie starten direkt durch. Ja. Ja, im Gegensatz zur japanischen Variante, wo ja nur eine Katze drauf zu sehen ist, wenn ich es richtig erkannt habe, sind bei dem deutschen Cover ja ganze drei Stück zu sehen. Nee, vier sogar. Vier? Ja. Es kommt dann auch eine Katze. Ach, da oben vier, noch. Ja. Ja, die hat die Augen zu. Okay. ich habe nur drei Augenpaare erkannt. Da oben noch eine vierte Katze. Und Conan, genauso niedlich wie die vier Katzenbabys. Ah, ja. Süß. Ja, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Auch wenn es sich natürlich wieder von der japanischen Variante entscheidet. Ja, kommt dann gleich. Unterscheidet. Ja. Ansonsten diesmal auf dem Cover keine Schattenfehler, also nicht, dass sie mir aufgefallen wären. Das Buchrücken, wie geht da die Geschichte weiter? Wie war denn die Geschichte noch? Also schon ein bisschen ja, her. Ja, also es ist so, dass Conan die Klappe runterfällt, die Brille genau, verliert, die Brille, wieder aufsetzt und dann kommt ein Tennisball entgegen und jetzt weicht er aus. Richtig. Der ist aber im Hintergrund noch zu sehen, genau. Ganz klein, der Tennisball. Er weicht im Tennisball aus. Wie es da weitergeht, erfahren wir dann im April mit Band 83. Ich werde erknallt mit dem Kopf gegen die Mauer. Gute Idee. Ich habe nur gerade leider keinen Band 83. Oh, doch, habe ich. Ist aber noch eingepackt. Warte mal, ich schau mal. Ich habe ihn hier noch, schon Band 84. Okay. Ich verrate aber nicht, wie es weitergeht. Nichts. Ja. Aha, wie immer. Aha, alles klar. Aha. Sehr spannend. Ja. Okay. Gut, kommen wir dann zum Hinterteil des Bandes, wo uns zum Hinterteil. zur gewohnten Po-Packe oder wie ich, keine Ahnung, wie sagt man denn da? Zur Rückseite, genau. Rückseite. Und dort erwartet uns eine Inhaltsangabe und eine ominöse Person, die ich persönlich ja schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Um wen handelt es sich denn dort? Um die Frau, nicht die Frau, sondern die Mutter von Sonoko und die Frau von Shiro. Ja, genau. Heißt Shiro. Er so? Ja. Shiro? Genau, der Suzuki. Mann, der Präsident. Genau. Der erste Auftritt hatte sie in Band 16, jetzt in Band 82 wieder mit dabei. Wow. Nach sage und schreibe 66 Bänden. Oder 65 Betten, jetzt wieder ein Auftritt in diesem Band, also kann man sich drauf freuen. Wenn sie einen Auftritt, ist ja noch nicht sicher, aber wir sprechen gleich drüber. Genau. Ja, die Inhaltsangabe ist, wie ich finde, ziemlich gut, knackig Ich finde sie, ehrlich gesagt, ein bisschen zu gut bestückt. Zu man gut. Hätte es vielleicht ein bisschen reduzieren können, also ja, man sich so einen langen Text durchzulesen, ich habe ja kein Buch in der Hand, sage ich mal. Bei Büchern ist es ja schon etwas länger, normalerweise. Ja, aber selbst wenn man den Text gelesen hat, fällt einem dann auch, wenn man es gelesen hat und den Band gelesen hat, dass der letzte Fall nicht angesprochen wird. Ne? Das genau. Rote Mädchen rote fehlt. Mädchen? Dafür haben wir ein rotes Abzeichen. Ah, da ist auch nur ein Kapitel enthalten. Demnach wird es wahrscheinlich im nächsten Band dann groß besprochen werden. Davon kann man ausgehen. So, okay. Also ich bin nicht sicher, was EMA beim nächsten Band auf die Rückseite des Bandes drucken wird, aber ich gehe stark davon aus, dass sie nächstes Mal darauf Bezug nehmen werden. Und diesmal sind ja auch allerhand spannende Fälle dabei, nicht wahr? So ist es. Bevor wir jedoch auf die japanischen Gegebenheiten bezüglich der äußerlichen Erscheinungen des Bandes eingehen, schauen wir erstmal nach innen und treffen dort Gosho Aoyama wieder, welcher gerade vom Stuhl zu fallen droht. Und hier begrüßt uns auch schon mit den Worten: Hier fällt euch mal wieder euer Aoyama ins Wort. Ja. Der Wortwitz. Da falle ich doch vom Stuhl, ja. Der Wortwitz meiner Meinung nach zwar gelungen, allerdings flacher als so manche. Ja, also gut. Ja, nicht schlecht. Ja. Was hält denn Aoyama da in der Hand? Die Lampe. Ja, die Lampe. Was für eine Lampe? Ja, es gibt doch in Japan nicht so wie bei uns die Glühbirnen, sondern da gibt es eben so rund elliptisch förmige Röhren. Also keine langen Röhren, sondern die sind halt rund. Oh, ehrlich? Das ist mir neu. Wie in dem entsprechenden Fall dann eben auch. Da wollte der gute Herr ja auch eine Lampe auswechseln. Ach so, ich dachte, das wäre nur so der Rand gewesen von der Lampe oder so. Nee, das ist die Birne an sich. Also. Wow, Olli weiß Bescheid. Okay, haben wir das Mysterium für mich geklärt? Ja. Und für Kevin offensichtlich auch, vielleicht auch für einige von uns Hörern. Genau. Ja, dann geht's weiter mit dem Text von Aoyama, nicht wahr? Da nimmt er Bezug auf einige US-Serien, Sherlock Holmes-Kinofilme, die US-BBC-Serie Sherlock, wenn es US ist, oder UK. Ja, UK. UK, gut. Und die US-Serie Elementary, die ich aber auch nicht anschaue. Da geht es um die Aussprache von Watson und Watson und ja. Ja. Also Zeug, das uns nicht so betrifft wie immer. Ja. Deshalb würde ich vorschlagen, schauen wir nochmal, wer denn bei diesem Band wieder beteiligt war. Dort finden wir als verantwortlichen Redakteur Steffen Hautog. In der Gestaltung war dabei Claudia V. Willhauer oder Willhauer, wie Philipp sagen würde. Wir sagen einfach Claudia. Claudia, ja. Claudia F. Frau Claudia. Wir sind schon per Du. Ja, Steffen, klar, ja. Claudia, Josef und Matthias waren beteiligt. Ja, und Theresa. Und Theresa Lindenstroth oder Stroth in der Koordination. Neben der Koordination finden wir aber auch das alternative Cover. Was wir aber vor allem sehen ist, Shinichi Fudo hält ein Tablet in der Hand, um nicht zu sagen iPad. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Ja, macht nichts. Du kannst Eisnamen gerne erwähnen. Da freut sie sich. Ja, das ist ja das alternative Cover, das uns dann noch bis hin zu Band 85 begleiten wird. Ja, genau. Wird. Wir erinnern uns an den Fall mit den Tablets. Der war ja nicht in diesem Fall. Nee. Nicht in diesem Band. Und in Japan aber gibt es ein neues alternatives Cover, in dem sieht man Shinichi Fudo und Conan Edogawa mit Abzeichen in der Hand, beziehungsweise am Sakko. Und auf diesem Abzeichen ist eine 1 zu sehen. Was es damit auf sich hat, wird sich später noch klären. Genau, das alternative Cover könnt ihr auch sehen, wenn ihr den Podcast bei uns im Newsblog hört. Da haben wir nämlich das Bild in dem Newsbeitrag zum Podcast drin eingebunden. Also gerne mal vorbeischauen, da seht ihr dann das alternative Cover. Genau, bevor wir aber uns endgültig dem Inhalt widmen, schauen wir noch einmal nach vorne. Denn Katze ist nicht gleich Katze, ne? Schauen wir noch mal, was das japanische Cover hergibt. Philipp hat sich da ein wenig Gedanken gemacht, nicht wahr? Genau. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, bei der deutschen Variante sind ja jetzt 4 Katzen zu sehen. Ich hatte nur 3 erkannt. Bei dem japanischen Cover nur eine. Oder ihr habt auch noch eine zweite gesehen. Ich sehe nur eine, die da sehr verknäuelt rumliegt, so wie der Conan auf dem Cover. Gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser als die deutsche Variante. Echt? Sieht ein bisschen flauschiger aus als bei der deutschen Version. Und es geht ja auch nur um eine Katze im Band. Also, vielleicht Goro noch eine zweite, aber kann man sich natürlich streiten. Ja, die. Und was wir sonst so ja, die Anzahl bitte? Passt nicht ganz bei uns im Deutschen und auch, dass die verschiedene Farben haben. Also kann man nicht unbedingt diesmal mit dem Inhalt oder der Geschichte in Verbindung bringen wie beim Japanischen. Da passt es wirklich besser. Aber so von dem Aussehen her gefällt mir das Deutsche dann doch besser. Die Katzen sind viel süßer als die eine, die da einfach nur schläft. Also finde ich gar nicht. Die deutschen Katzen sehen aus wie solche gruseligen Monsterkiller. und die japanische, die schläft da so vor sich hin und... Ja, aber die deutschen Kinderkatzen, ja, also... Das sind die Katzen aus der EMA-Redaktion. Eine gehört Steffen, eine Claudia, eine Theresa und Josef. Matthias hat keine. Matthias hat keine. Er hat den Kornhund. Hat eine Katzenhaarallergie, oder? Matthias gehört die vom japanischen Cover. Ja, Moment mal, aber da fehlt ja dann noch das... Ja, gut. Machen wir weiter. Darf ich noch kurz was sagen? Nein. Machen wir weiter. Ja, und zwar ist mir aufgefallen, dass bei dem Detektiv-Colin-Schriftzug oben haben wir ja bei der deutschen Variante eine lila Tönung. Ist nicht ganz kräftiges Lila, aber es geht in die Richtung. Bei der japanischen Variante ist es ja eher blau gehalten. Also auch wieder hier eine Farbänderung, was EMA ja gerne mal macht. Wobei ich diese aber in Ordnung finde. Immerhin hatten wir ja erst vor zwei Bänden blau gehabt. Ja, da haben sie es aber auch, glaube ich, auch wieder vertauscht. Ja. Also ich fände es konsequenter, wenn sie einfach die Originalfarbe übernehmen würden. Ich meine, da steckt nicht so viel Arbeit hinter, sondern ist eher noch mehr Arbeit, das zu ändern, oder nicht? Aber naja, ich denke, die haben so 10 Farben immer vorbereitet und die von der Gestaltung übernimmt, die machen macht halt immer, wie sie es will. Die Frau Fehauer. Werfen eine Münze, ja, und dann geht's los. Apropos, jetzt geht's los. Wir widmen uns nun den Inhalt des Bandes und Olli fängt an und stellt euch den ersten Fall vor. Ja, wir beginnen, indem wir uns einem unüberwindlichen Hindernis stellen, denn Conan hat plötzlich Judo gelernt und begrüßt uns in seiner Judo-Kleidung. Das ist das Bild des ersten Falles und auch der Titel. Und ja, es geht im Prinzip, knüpft es also direkt an den letzten Band an. Wir erinnern uns ja, Makoto ist aufgetaucht und wieder an Sonokos Seite und jetzt sitzen die beiden eben bei Tomoko Suzuki und Chiro Suzuki, Sonokos Eltern, im Wohnzimmer und unterhalten sich ein wenig. Also haben wir damit auch schon geklärt, dass die Person vom Buchrücken hier auftritt. Tatsache, ja. Ja, tut mir leid, dass ich da jetzt die Spannung vorweggenommen habe. Okay. Ja, Olli, das nehmen wir da übel. Ja, und Makoto wird halt für seine Kampfkünste gelobt, dass er in 400 Kämpfen unbesiegt ist. Und Sonokos Vater ist sehr beeindruckt davon, weil er ein Kampfsportfan ist. Sonokos Mutter hingegen jedoch nicht, weil ja feststeht, dass Sonokos Schwester ja bereits in eine andere Familie eingeheiratet hat, wer er sich an den Fall noch erinnern mag. Das ist auch schon sehr lange her. Ich habe jetzt die Bandnummer nicht im Kopf. Ja, da musste ich mich auch lange erinnern, bis ich da wieder drauf gekommen bin, dass das ja so war. Ja. Ich habe erstmal im Conan-Wiki nachgeschaut, wie das war, denn meine Wände sind fast alle unten im Keller verbunkert und dann wollte ich da nicht nochmal hingehen. Ich denke, das war in den 20er-Bänden oder so. Ungefähr, ja. Vorstellen. Da um die Ecke müsste das gewesen sein. Aber nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall. So gut kenne ich mich da nicht aus. Am Anfang. Ja, bitte, Olli. Und da nimmt Sonokos Mutter jetzt halt nochmal drauf Bezug, dass durch die Heirat von Sonokos Schwester Ayako halt der Konzern nicht mehr von ihr geführt werden kann. Und deshalb muss Sonokos späterer Ehemann, in dem Fall Makoto, halt die Firma der Suzukis übernehmen. Und da Makoto aber halt mehr so ein Kampfkünstler ist, der wohl anscheinend nicht so viel im Kopf hat, ist Sonokos Mutter nicht unbedingt davon begeistert. Ja, während dieser Diskussion bekommt Sonoko dann plötzlich einen Handyanruf von ihrem Onkel, den wir auch alle kennen, Shirokishi Suzuki, und der erzählt ihr, nee, stimmt gar nicht, ne? Ran ruft sie ja an, ne? Ja, stimmt, ran ruft sie an, scheiße. Ja. Okay, ich fange nochmal bei dem Anruf an. Während des Gesprächs bekommt Sonoka dann plötzlich einen Handyanruf von Ran, die ihr mitteilt, dass Kaito Kid mal wieder einen Raubzug geplant hat. Und wie immer, wenn es um Kid geht, ist Sonoka sehr aufgeregt und ruft gleich bei ihrem Onkel Jirokichi Suzuki an und erzählt natürlich, ja, der große Kid-sama wird wieder was stehlen. Und Makoto sitzt natürlich direkt daneben und kriegt das mit und denkt sich, oha, wer ist das, der da Sonoka so beeindrucken kann? Daraufhin wendet er sich dann an Jirokichi Suzuki und möchte natürlich das Juwel, was Kaito Kid diesmal stehlen möchte, den Green Emperor, möchte er beschützen, um Sonoka so zu zeigen, ja, dass er sozusagen ihr Freund ist. Und ja, er will außerdem auch halt überhaupt mal wissen, wer überhaupt der verehrte Kid-sama ist. Naja, nach einiger Überzeugungsarbeit gelingt es Makoto Koto dann auch, dass er von Jirokichi Suzuki als Leibwächter des Juwels angestellt wird. Und ja, es wird dann im späteren Verlauf sehr interessant werden, was denn Kaito Kid sozusagen dem Karate-Meister entgegensetzt. Weil wir wissen ja, dass Kaito Kid eher nicht so kampfessportbegabt ist. Zumindest hat er es uns noch nicht gezeigt. Und da sind wir dann mal gespannt, ob wir uns dann darauf freuen können, ob Makoto Kid so ein paar entsprechende Hiebe verpasst. Ja, also, ich habe den Fall komplett gelesen, sonst könnt ihr auch nichts erzählen. Ja. Besser ist das, also ja. Also ich persönlich fand ja den Fall gar nicht so schlecht, weil mir die Konfrontation zwischen Kid und Makoto doch sehr gut gefallen hat, weil hier Magier mehr oder weniger, wie wir später noch hören werden, auf den Kampfsportkünstler trifft. Und ja, da habe ich mich auch gefragt, wie das ausgehen wird. Und ja, wie es am Ende ausgeht, dann sagen wir jetzt nochmal nicht. Aber es war dann doch ja eher einseitig, kann ich mal von einer Seite. Nur eine Person hat da wirklich geglänzt und uns gezeigt, was sie kann. Und ja, auch ansonsten war es eigentlich mehr so ein Fall, der um die Liebesgeschichte zwischen Sonoka und Makoto geht, anstatt halt darum, dass Kid, wie gesagt, irgendwie was stehen will. Das ist so mittlerweile ein alter Hut, kann man sagen. Und ja, Conan ist natürlich auch mit dabei, und aber ja, im Prinzip an Magie fehlt es hier so ein bisschen oder gänzlich. Und ja, was gebe ich denn da mal? Also ich würde dann, da es auch Elemente gab, wie gesagt, die den Fall nicht so schlecht in meinen Augen erschienen lassen. Und spannend war es natürlich auch mit den beiden Wetten, die da gemacht wurden. Und deshalb vergebe ich einfach mal eine Durchschnittsbewertung von 3 von 5 Karategürteln. Ja, ich möchte mal meine Bewertung nicht mal anschließen und sagen, ich gebe nur 2 von 5 Monokel, denn also in dem ersten Kapitel, es wirkt am Anfang einfach vielversprechend. Sonoko von der Qual der Wahl, ja, nehme ich Kaito Kid oder Makoto, wem soll mein Herz gehören, ne? Ich dachte, hey, das könnte ja echt was werden. Und dann gibt's immer keinen Zauber, keinen Trick, keine Action. Nichts gibt's. Einfach mal gar nichts. Da ist ein Makoto, der mal ein bisschen die Fäuste schwingt, engagiert wird, ah ja, komm, wir brauchen ihn und der Rest ist egal. Und Kaito Kid, ah ja, komm, ich geh mal rein einfach so und hau wieder ab einfach so. Da war wirklich, also jeder umfallende Sack Reis wendet mehr Magie an. Also das ist ja unglaublich. Also ich war, ich könnte mich ärgern und ärgern und ärgern, denn dann kommen erstmal Sonokos Eltern, dann werden Dinge angespielt, die ewig her sind, was ja toll ist, dass man sowas noch anspielt, dass er sich auch daran erinnert noch. Und langweilig und einfach weg mit dem Fall, weg damit. Das gehört einfach verboten, ehrlich, also das ist einfach nur ausgenutzt. Einfach mal Kaito Kid irgendwo rein, die Fans kaufen es dann und für die Hardcore-Fans, also für die eher in unserem Metier, die halt wirklich da auf sowas achten, noch so eine Kurs Eltern rein, die lange nicht mehr aufgetreten sind, aber ansonsten nur Kaffee verzapft. Also, sorry, nein. Ja, 2 von 5 also, maximal. Ende. Ich freue mich gerade ein bisschen, weil du eigentlich genau das aussprichst, was ich mir auch so denke und was sich wahrscheinlich auch viele, du nennst es, Hardcore-Fans so denken. Naja, ganz kurz möchte ich einwerfen. Bei uns bei colinews.org in unserer aktuellen Umfrage ist dieser Fall vorne. Ja, also wie, genau wie du sagst, also der Fall beginnt ja sehr vielversprechend. Ja. Makoto ist weiterhin dabei und wird auf Kaito Kid aufmerksam. Dann gibt's ja so eine Reiberei zwischen Jirokshi und Makoto, der ihn nicht dabei haben will und so weiter. Das ist ja alles schön und gut. Und dass er dann am Ende dabei ist, ist ja auch schön. Aber es sind ja insgesamt nur 3 Kapitel. Meiner Meinung nach viel zu wenige. Man hätte da 4 oder meinetwegen auch 5 Kapitel drin verbasteln können. Aber dann auch wirklich mit einem echten Trick. Und ja, genau. Der Trick, also Trick in Anführungszeichen, ist ja, dass er da irgendwelche Kleidung. Zettel hinschickt. Und ja, selbst die Verkleidung ist ja, ja, komm. Also, und was ich auch noch etwas störend finde, ist, dass ja Jirokshi und Nakamori, die ja eigentlich die härtesten Kaito-Kid-Widersacher sind, die werden in diesem Fall ja ein bisschen denunziert. Bisschen, die haben ja gar keine, die haben nichts zu sagen. Die hocken, also, die geben alles Makoto, alles wird ihm übertragen. Und ich meine, der Erzfeind von Kaito Kid. Ja, als hätte einer, der jetzt auf einmal auftaucht und sagt, eben. Hey, ich hab 400 Karatekämpfe hier gewonnen. Oder nicht verloren, meinetwegen auch das. Der kann dann auf einmal Kaito Kid schlagen. Also so töricht sehe ich Nakamori und Jirokshi eigentlich nicht. Vor allem Nakamori muss doch wissen, er muss Kaito Kid fangen. Nakamori ist der da hinterher muss. Ja, und Jirokshi wurde ja nur überzeugt, weil er halt in seinem, ja, ich sag mal, Versuchsraum war und die Computersimulation ja immer Kid hat gewonnen lassen nach 400 Mal. Ja, und so ein dadurch, dann hat Sonoko ja angerufen und dann kam, er hat 400 Mal gewonnen und dann hat er wohl nur gehört. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Dieser alte Sack, ja, hat Geld, um so ein Programm programmieren zu lassen, ja. Also, ja, dafür haben sie Geld, aber um mal gescheite Wachleute zu rekrutieren, da mangelt's wieder an allem, ne? Ja. Also, Es, was ja auch neu ist in diesem Kaito-Kid-Fall im Vergleich zu anderen Kaito-Kid-Fällen, ist ja die Action. Am Ende geht's dann nochmal hoch her, ohne jetzt was verraten zu wollen. Das ist ja auch neu, aber das macht den Fall für mich insgesamt auch irgendwie schlecht, weil ich das Gefühl habe, Aoyama will ja nur auf diese Standard-Manga anspielen, wo es ja nur um Kämpfe geht, so One Piece, Dragon Ball oder sowas, will es irgendwie bei Conan mit einbauen und da solche Stilmittel einsetzen, was aber irgendwie völlig deplatziert wird. Bei den anderen Serien, genau. Hier ist es deplatziert. Bei den anderen Serien erwartet es natürlich seinen Charme. Und man geht auch mit dieser Erwartung rein. Ich bekomme hier einen schönen Kampf serviert, wenn ich das aufschlage. Das passt ja. Hier aber so gar nicht rein. Aoyama hat das schon mal hervorragend mit Sera, ne? Beim London-Fall auch, wo auch große Seiten gefüllt wurden mit einfach nur Seitenwechseln zwischen den Tennisspielern. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, da war auch Spannung mit dabei. Hier ist einfach irgendwie sinnloses Gekloppe à la Smash Bros. Oder keine Ahnung was. Also, abgesehen davon, dass Smash Bros. Kein sinnloses Gekloppe ist, aber darüber reden wir ein anderen Mal. Also, ja. Nächste Content-WL-Ausgabe. Mach weiter, Philipp. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also ich kann dem Fall nicht viel abgewinnen. Finde ihn aber, also er hat was Neues probiert, das ist nicht gut angekommen. Es ist aber okay, dass er was Neues versucht hat. Mir gefällt es nur nicht, deswegen 2 von 5 Kerzen. Boom. Nächste. Weiter geht's. Bastard. Bitteschön. Und wie heißt es bei Mythbusters? Zerstört, ne? Muss man so einführen eigentlich. Ja, gut. Kennt ihr die Serie nicht? Echt nicht? Echt nicht? Echt nicht? Also gut, und weiter geht es mit einem neuen Fall. Dieses Mal stellt ihn Philipp vor. Bitteschön. Genau, es geht um den Fall, wo der Besitzer einer Katze gesucht wird, eine oder einem streunenden Kater, der häufiger mal beim Café Poirot, wo ja Azusa und Bourbon arbeiten, da ist eine Katze, die häufiger mal auftaucht und die dort Stammgast ist sozusagen. Die ist den Detective Boys auch schon aufgefallen, die war ja mit im Kühllaster, wer sich erinnert, da wo Ei ausgezogen wurde. Das ist der einzige Erinnerungspunkt an diesen Fall. Ja, ja, die taucht dort häufiger auf und in einer Zeitung hat Azusa sozusagen eine Annonce geschaltet und nach dem Besitzer dieser Katze gesucht. Jetzt tauchen drei Personen auf, die sich als Besitzer dieser Katze ausgeben und meinen, dass die Katze ihnen gehöre. Unter anderem auch, weil diese streunende Katze oder der Kater sehr viel wert ist, wie man später noch herausfindet. Und die Frage ist jetzt nun natürlich, wem gehört denn diese Katze, der Captain, wirklich? Da werden die drei Leute natürlich befragt und es wird geguckt, wie könnte das denn jetzt sein? Warum sind die anderen beiden Personen hier, denen die Katze offensichtlich nicht gehört? Und am Ende stellt sich dann heraus, wem diese Katze wirklich gehört, mithilfe eines genialen Tricks. So viel möchte ich schon verraten, weil der Fall direkt in einen anderen Fall übergeht. Und zwar wird diese Person, der die Katze dann wirklich gehört, noch ermordet, aufgefunden. Und nee, da ist jetzt natürlich die Frage... Ermordet wird sie nicht. Es war Selbstmord, ne? Nee, er wird mit schweren Verletzungen eingeliefert. Ah, okay, stimmt, ja. Dann sage ich das nochmal neu, Kevin. Vielen Dank fürs Rausschneiden. Und zwar wird diese... der Besitzer dieser Katze dann später noch schwer verwundet im Apartment aufgefunden. Also der Besitzer dieser Katze hat dann die Detective Boys zu sich eingeladen. Die kommen dann zum Ort hin und dort, tja, liegt dann ganz viel Blut im Raum. Und jetzt natürlich die Frage, wer hat den Besitzer dieser Katze verwundet? War jemand der anderen beiden etwa so gierig und wollte die Katze doch haben? Da ermitteln dann Sato und Takagi, wo es auch wieder zu einigen netten Gesprächen kommt. Und ja, wie der Fall ausgeht, möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Ich möchte jedoch meine Meinung zu dem Fall verraten, der diesmal 4 Kapitel umfasst. Und zwar finde ich da schon ein wenig auch wieder deplatziert. Also man hatte am Anfang ja den Kaito-Kid-Fall mit 3 Kapiteln und streckt jetzt so einen banalen, langweiligen, nervtötenden Fall mit den Detective Boys auf ganze 4 Kapitel, wo eigentlich irgendwie nichts passiert, nicht mehr irgendwie ein spannender Mordfall oder so, sondern es wird einfach nur der Besitzer einer Katze gesucht. Das ist ja, also trivialer geht's ja kaum. Und, also ich könnte mich über diesen Fall genauso ärgern wie über den ersten Fall. Man hätte den Kaito Kid verlänger machen können, diesen kürzer. Ist zwar auch ein netter Trick, der dann da vorhanden ist, warum der Besitzer, dem Besitzer jetzt die Katze wirklich gehört, aber so wirklich was Ausgeklügeltes von Gosho Aoyama steckt da auch nicht dahinter. Also es ist irgendwie mehr so ein Fall, den er irgendwie in seiner Schublade gefunden hat und dachte sich, Mensch, mir fällt gar nichts Gutes ein. Ja, dann nehmen wir wohl diesen Fall aus der Schublade hier, machen daraus 4 Kapitel, dann habe ich 4 Wochen Zeit, den zweiten mir einen neuen Fall zu überlegen. Ne? Möchte ich mal sagen. Ja, beide aus der Schublade. Ja. Am besten noch ein dritter aus der Schublade hinterher, aber dazu kommen wir dann gleich. Ich weiß wirklich nicht. Also, ich gebe hier 2 von 5 Türriegeln. Also, es ist, ja. Ich könnte mich den ganzen Tag drüber aufregen. Bitteschön, eure Meinung. Ja, also. Olli. Ja, es ist, ja, wirklich. Nicht so, also es fängt ja schon mal lahm an, muss ich ja sagen. Also es ist zwar eine nette Idee, eine Katze zu suchen, aber der, den Besitzer, aber... Kann man ja mal machen, da ne? Da stehe also. Ich eigentlich voll auf Kokorors Seite diesmal, der sagt, warum sollte ich mich mit so einem banalen Fall befassen? Ja, aber es gibt auch von Yoko Okino hier Konzertkarten oder was auch immer das war. Die habe ich noch nicht in meinem Postkasten. Da muss ich den guten Toro nochmal anrufen. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. Also, würdest du denn helfen, wenn du solche Konzertkarten bekommen würdest? Glaube ich nicht wirklich, nein. Also, es ist wirklich, also dem ersten Teil, ich sag mal so, dem ersten Teil des Falles, obwohl es ja nur einer ist, kann ich wirklich nicht wirklich, eigentlich gar nicht so abgewinnen, weil die Suche nach einer Katze ist wirklich total langweilig. Das hätten die Detective Boys auch ganz gut alleine hingekriegt und vielleicht in einem Ein-Kapitel-Fall. Und ein Kapitel. Ich erinnere mich da gerade an den Fall mit der blutüberströmten Katze, wo ja der Bruder seinen Bruder da in den Sessel gesetzt hat und so getan hat, als würde er Fernsehen gucken. Den ganz alten Fall, da war ja auch irgendwie eine Katze, die gesucht haben. Also sowas, das hat Stil, gut, das ist cool. Das braucht man, das hier braucht man nicht. Also gut, aber hier, wie gesagt, also als es dann zu dem Mordfall kam, dachte ich, oh, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Guck mal. Aber, ja, da war... Ich fand die Idee nett, das so rüberlaufen zu lassen. Das war gut, ja. Das ist cool, dass aber... anschließt, das gibt für mich einfach sowas Nahtloses, dass alles irgendwie ein wenig doch noch verknüpft scheint. Und nicht auf einmal, ich habe es im Forum mal erwähnt, man blättert um und auf einmal sind Han, Kokoro und Conan im Mietwagen und fahren zu irgendeiner Gruselvilla. Ja, und dann ist der Fall abgeschlossen und da steht auf einmal Wermut auf der Brücke. Ja, zum Beispiel. Also dann wirklich, hier hat was Hand und Fuß, zwar nicht sehr hübsch, keine hübschen Hände, keine hübschen Füße, aber das ist ein Punkt, dem ich den Fall doch gut anrechnen muss. Das hat mir gefallen. Ja, sehr gut. Es ist ja aber nur ein Fall. Wir machen so eine gemeinsame Bewertung hier. Und ja, also deswegen, auch in dem zweiten Teil, wo dann in dem Mord ermittelt wird, finde ich dann persönlich die Geschichte um Sato und Takagi und deren Schlafzimmer und Bett wesentlich interessanter als den eigentlichen Fall und so. Deswegen werde ich auch bei diesem einfachen Doppelfall keine gute Bewertung dalassen und auch nur... Also das mit Sato, Takagi und dem Bett habe ich extra nicht erwähnt, weil ich das als das einzig Spannende an dem Fall fand. Ja, aber ich muss es hervorheben, um noch auf eine Bewertung von 2 von 5 Scheren zu kommen. Ja. Weil es wirklich so das einzig Positive mit bisschen lustig in die Fälle reinbringende ist, weil sonst, ja. Das ist ja auch lustig. Das ist schön, das ist gut zu lesen, aber sonst würde ich sagen, ja, muss man das nicht unbedingt sehen. Ja, der Fall ist traurig, oder? Also. Ja, also klar, jeder Fall ist traurig. Ja, aber ich meine... Also ja, Spaß machen, den zu lesen, also darum geht's ja. Genau, ja, eben. Aber es macht einfach keinen Spaß, wenn ja nichts passiert oder nur Mist passiert, so wie in diesem Fall. Vielleicht kann ja Kevin nochmal was reißen mit der Bewertung. Ja, Kevin, 5 Sterne. Nein, also 5 nicht, 4 nicht, aber das... Dieser Quatsch hier war besser als dieser kalte Kittelnarr, der mir vorhin 3. Wirklich 3. Hast du denn im Forum schon dafür abgestimmt? Bisher hat nämlich die Suche nach dem Captain noch keine einzige Stimme. Also, ich meine im Newsblog natürlich, bei der Umfrage da, ja. Ja, ich habe im Newsblog abgestimmt für, ja, das sag ich nicht. Okay, ist ja geheime Wahl. Allgemein, genau. Geheim. Allgemein, so geheim, direkt, unmittelbar. Mit Fehlanzeige. Genau. Und diese Fehlanzeige, mit dieser hat Olli gerade eingeleitet zu einem Fall, den ich euch gerne vorstellen möchte. Und dieser lautet Fehlanzeige. Man trifft nämlich in einem Parkhaus, dort beginnt das alles, Takagi und Sato im Auto. Natürlich in Satos Auto. Und ich weiß nicht, ob ich sagen soll, was sie da vermuten. Ich mach's mal nicht. Auf jeden Fall scheint es dort um eine Fehlanzeige zu gehen, die Sato sehr beschäftigt. Später auch Takagi, der fürchtet, oje, oje, am Ende müsste ich ja wohl noch die Polizeiabteilung wechseln. Naja, was es damit weiter zu tun hat, kann ich jetzt so unermächtig so nicht sagen. Allerdings hat Yumi das Gespräch belauscht und gibt diese Info an Naeko weiter, wenn ich es richtig weiß. Und am Ende müssen es dann alle, oder? Der Polizeistation. Genau, ja, okay. Polizeireviers. Ja, ja, genau. Ich dachte gerade, Yumi und Naruto hätten es gemeinsam gemacht. Vor allem Yumi, ja. Aber es war Yumi, ja, Yumi. Hier gibt es einen kleinen Cut. Die Detective Boys sind auf dem Weg zum Fußballspielen. Allerdings wollen die nur über so ein neues Videospiel reden. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich an Monster Hunter erinnert, ohne Werbung machen zu wollen. Aber es klang für mich sehr nach Monster Hunter. Da reden die über das Spiel. Das Videospiel? Nochmal? Das Videospiel, ich meine, das hatte irgendwie eine Anspielung an Attack on Titan. Könnte das auch gewesen sein. Oh. Das kam mir als erstes in den Sinn. Weil ich schätze mal, es könnte gut sein, dass der Manga damals auch zu der Zeit, als es in Japan der Fall rauskam, gerade irgendwie populär wurde. Okay. Oder so, also das wäre das, was mir eingefallen ist, weil es ja auch irgendwelche Titan. Riesen geht, ja, die mit, da mit Waffen auftauchen. Und mit Aufleveln und so. Ja, das ist dann was anderes. Ne? Ja, gut, also Attack on Titan oder Monster Hunter. Vielleicht habt ihr oder im Kommentar ja noch eine andere Idee. Wir würden uns drüber freuen, wenn ihr eure Idee uns zukommen lasst. Jedenfalls machen sich diese weiterhin auf den Weg und treffen dort aber einen Mann oder Colin sieht einen Mann, der Blumen am Straßenrand niederlegt und dieser weiß scheinbar von jeder Blume der Welt die Bedeutung und ist dann schon wieder skeptisch, was dieser Mann da wohl im Schilde führt. Es geht weiter in den Kiosk, wo sie einen Jungen treffen, der ebenfalls in deren Klasse geht und auch das Videospiel spielt, ob Monster Hunter oder Attack on Titan, sei mal dahingestellt. Er hat dann auch irgendeine große, tolle Waffe, die wollen sie dann sehen bei ihm zu Hause, also es fängt ehrlich gesagt erstmal ziemlich banal und langweilig an. Ja, sie sind zu Hause und so weiter. Dort treffen sie auch dann den Mann, der vorhin auch am Wegesrand die Blümchen niedergelegt hat. Und können und alle bemerken einfach, dass diese Wohnung ziemlich seltsam eingerichtet ist. Und man denkt dann, dass er gerade erst eingezogen ist. Ja, das hat aber dann erstmal auch nicht wirklich Hand und Fuß. Das geht dann also weiter und sie sehen das Spiel, bekommen alles gezeigt und freuen sich erstmal, ja, er hat ja wirklich die tolle Waffe, hurra, hurra. Doch das wird alles unterbrochen, als ein Schrei ertönt, denn der Onkel war es, oder? Ja, Bruder. Bruder? Nee. Ah, Bruder, ja, stimmt. Bruder natürlich. Der Bruder wollte kurz noch zum 24-Stunden-Markt, wenn du wie das heißt. Ja, heißt so ja, geschrieben. 24, also ja. Rund um die Uhr offen, ja. Ich glaube, ich habe mal in eine andere Übersetzung gelesen, die war mal besser, war aber nicht hier. Und bevor er sich dort auf den Weg macht, hat er einen Schrei ausgestoßen, wobei eine Leiche entdeckt wird. Colin hingegen wird schon dreinstutzig und vermutet ihn als Täter. Die Polizei taucht auf, Sato und Takagi. Es geht weiter, dass Colin dann die Bedeutung der Blumen wiederverwendet. Die verrate ich mal nicht. Allerdings ist es dann so, dass Colin durch diese Bedeutung weiß, aha, da gibt es einen Zusammenhang. Und diesen Zusammenhang jedenfalls versucht Colin noch den mutmaßlichen Täter ein wenig hinters Licht zu führen und gibt ein paar komische Bemerkungen ab, die dann auch die Inspektoren in die richtige Richtung zu führen scheinen. Allerdings ist es so, dass der mutmaßliche Täter erstmal eine Art Alibi zu haben scheint. Das muss man natürlich erstmal auflösen und umdrehen und wieder richtig rummachen. Aber scheinbar erstmal ein Alibi. Colin gibt die Bemerkung, ja Moment mal, wurde dir neulich ein Wunsch erfüllt? Darauf wurde er stutzig und auch die Polizei schlug an. Bevor ich euch aber noch mehr vom Fall erzähle, möchte ich aber noch sagen, dass im Polizeihauptquartier noch eine kleine witzige Gegebenheit wartet, wie ich finde. Die Auflösung des Falles und des Tricks für das Alibi um den Tag, um die Uhrzeit, um alles weitere, um den Supermarkt und noch mehr, verraten wir aber erstmal nicht. Das lest ihr bitte selbst Und ich wünsche mir jetzt aber dafür eure Bewertung. Ja. Oder gibt's nicht? Meine gibt's ja gar nicht. Ja, deine auch. Okay, lass Olli gerne den Vortritt. Möchtest du? Super. Ist keiner da, den ich hier vorschieben kann. Nee, also, dann... ja, mich vielleicht? Ja, ich glaube... Oder bin ich niemand? Fehlanzeige, hier wir ist wir drehen uns im Kreis, ich muss ja jetzt hier durch. Also, ja, mir hat der Fall eigentlich gar nicht so schlecht gefallen von der Sache her. Also, die es gibt ja hier diesmal wieder sozusagen zwei Fronten. Einmal das Polizeihauptquartier mit Sato und Takagi und den ganzen anderen Leuten, die durch Yumi dadurch informiert wurden. Und das fand ich schon mal ja recht interessant, was sich da abgespielt hat und dass man da auch so zunächst im Unklaren gelassen wurde, worum es überhaupt ging und dass man sich selber so Gedanken gemacht hat, worum es da gehen könnte und eventuell hat man da ja noch weiter gesponnen und so. Also auf jeden Fall doch sehr interessant und ja, dann auch die Situation mit den Detective Boys, na, die ist natürlich wieder mal normal. Sie unterhalten sich über ein Spiel und dann kommt ein Mordfall hinzu. Und ja, also vom Trick her fand ich das Ganze, weiß ich nicht, da bin ich selber, glaube ich, nicht so ganz hintergestiegen wie das. Ich fand das ein bisschen verwirrend und deshalb, ja, fand ich das jetzt nicht unbedingt so gut. Der Trick an sich ist vielleicht okay, aber wie gesagt, wie das Ganze erklärt wurde, ist nicht so ganz schlüssig für mich. Dafür fand ich aber so den Rest des Falles relativ interessant, weil ich auch hier fand, das ist so ein richtiger Fall, wo man selber sich Gedanken macht und sich das selber halt zurechtlegen kann. Warum legt der Mann da Blumen hin und wie das Ganze miteinander verknüpft ist ja. Und dann taucht später ein Mordopfer auf und ob das miteinander zu tun hat, das habe ich diesmal sehr gut hinbekommen. Also hat mir das sehr viel Spaß gemacht, diesen Fall sozusagen selbst zu lösen, in Anführungszeichen, im gewissen kleinen Details. Und ja, daher aufgrund dieser Tatsache, dass mir das Rätsel diesmal Spaß gemacht hat und die Story um Sato und Takagi auch interessant war, vergebe ich hier eine klare Durchschnittsbewertung von 3 von 5. Was geben wir denn mal? Videospielen. Ja, da schließe ich meine Bewertung direkt mal an. Ich finde den Fall schon mal besser als die beiden vorher. So viel sei schon mal gesagt. Gibt natürlich auch einige negative Punkte. Zum Beispiel, dass die Detective Boys dabei sind. Das ist generell ja eher ein negativer Punkt. Voll fies. Ja, was soll man sagen? Also, ich hätte lieber mehr Fälle, die auch wirklich mit der Haupthandlung zu tun haben. Hier ist einfach so ein 0-15-Fall, der irgendwie im Raum steht, ohne Anfang, ohne Ende. Und ja, dann ist es vorbei und dann geht's weiter. Also, aber an sich hat der Fall mir auch nicht so schlecht gefallen. Also, Aoyama hat versucht, mal ein paar alte Sachen wieder aufzuwärmen. Hier gibt's einen Tatverdächtigen, der ein Alibi hat und das muss jetzt eben durchschaut werden. Praktisch ein wasserdichtes Alibi. Aber an sich die ganze Thematik in dem Raum und so weiter, also man hat irgendwie nicht das Gefühl, als könnte doch irgendjemand anders das gewesen sein, sondern es war wirklich er. Also das ist ja schon, steht ja schon von vornherein fest. Und, das macht aber so viel, nichts, wie ich finde. Ja, aber normalerweise gibt es immer noch den Punkt, dass irgendjemand von außen hinzugekommen sein könnte, der irgendwie in die Wohnung eingebrochen ist und da den Mord begangen hat. Das steht irgendwie gar nicht zur Diskussion, sondern es war einfach er. Und damit müssen sich alle abfinden. Es müssen gar nicht aufgefallen. Damit findet selbst er sich ab. Scheinbar, ja. Immerhin geht er ins Kittchen. Ja. Die Sache mit Sato und Takagi ist auch ein positiver Punkt. Also ein grundsolider Fall, sage ich mal, wo Aoyama auch wieder ein bisschen experimentiert hat, ein bisschen versucht, was Neues einzubauen. Stimmt. Ganz nett, also 3 von 5 Ringen kann man hier bestimmt vergeben. Gebe ich auch gerne, ja. Also, das ist gut. 4 Blumensträuße möchte ich nicht geben, aber 3,5 immerhin. 3 Sträuße und 1 Stiel. keine Ahnung. Ich finde, im Vergleich zu den bisherigen Fällen ist dieser hier erstaunlich gut. Es gibt ja ein paar lustige Sequenzen von der Polizeistation, es gibt hier ein wenig, Allgemeinwissen, sag ich mal, so Blumensprache-Zeug. Es gibt hier einen Track, der, wie ich finde, gar nicht mal schlecht ist, denn ich bin der Meinung, dass man so Kinder eventuell wirklich manipulieren kann oder könnte. Ich finde, das könnte gehen. Auf jeden Fall. Wenn auch also, nicht in diesem Ausmaß. Auf jeden Fall, denke ich mal, gerade wenn Raum sozusagen, wenn da kein Licht reinfällt, weil ständig der Vorhang vorgezogen ist, dann weißt du ja selber irgendwann nicht mehr, wann ist Tag, wann ist Nacht. Ja. Jetzt verrate ich schon praktisch den Trick, aber bisschen, ja. Macht weiter, ja. Aber ich weiß nicht, ob das so funktionieren könnte. Es wäre ein spannendes Experiment für Galileo. Für Galileo oder Galileo Mystery oder Galileo Big Picture? Für alle drei zusammen. Alles klar. Deshalb gebe ich, wie gesagt, 3,5 von 5. Ein wirklich solider Fall mit ein paar Tüpfelchen, die mir sogar Spaß gemacht haben zu lesen. Kommen wir zum letzten Kapitel des Bandes, welchen uns Philipp vorstellen wird, genau. Ein Kapitel diesmal nur, der geht dann natürlich noch im nächsten Band weiter, der Fall, also kein Ein-Kapitel-Fall, den gab es ja bisher nur 2-3 Mal. Es ist wirklich ein Fall, der noch weitergeht. Demnach erzähle ich euch jetzt hier sozusagen die Einleitung, ein Kapitel recht kurz, aber was soll's. Diesmal wieder eine schöne Unterbrechung, das wird Kevin gefreut haben. Sonoko, Ran, Sera und Connen sind im Wald spazieren. Und da gibt Sera ein bisschen was über sich preis und speziell über die Familie und den Bruder, den sie ja noch hat, den neuen zweiten Bruder, der jetzt ja ans Tageslicht kommt. Ja. Der ist erst letzte Woche geboren worden. Der ist ja... Genau, und auf einmal wird die herrlich harmonische Stimmung unterbrochen durch Sonoko, die laut Rot sagt, im Japanisch natürlich Akai, was Sera entsprechend verwundert haben dürfte. Im Deutschen steht hier nur Rot. Demnach dürfte man sich als deutscher Manga-Leser vielleicht fragen, warum ist denn Sera so ein bisschen erschreckt und Conan auch. Es liegt daran, dass es im Japanischen Akai war und sie dachte, dass ihr anderer Bruder da erwähnt wird. Sonoko meint natürlich nicht Akai, also Rot. Also Rot, aber nicht Akai. und zwar hat sie eine rote Person gesehen, die hinter dem Baum gestanden haben soll. Was man da dann jetzt... dann geht's weiter in die Hütte, wo Sera eigentlich hin wollte mit dem Anhängsel. Und da soll sie einen Fall lösen für diese Gruppe, die dort in dem Haus ansässig ist, der eigentlich... der Fall sollte eigentlich an den Bruder von Sera gehen, aber da der gerade verhindert ist, also nicht an Akai, der ist ja eh verhindert, weil er scheintot ist, sondern an den anderen Bruder, der wirklich anscheinend verhindert ist, er übernimmt Sera den Fall und dann geht's darum, wir sind alle unvorbereitet. Nur weil ich schneiden muss. Das ist einfach zu spontan gewesen. Ich glaube es ist einfach so spontan, heute ja so spät. Es ist zu spontan und zu spät, wir bringen das jetzt zu Ende. Tut mir leid. Mit mir auch. Wir brechen ab, machen nächste Woche nochmal. Nee, jetzt hören wir auf, machen wir morgen nochmal, oder? Philipp? Also. Und in der Hütte berichten die Personen, die dort dann ansässig ist und deren Auftrag Sera jetzt natürlich in Zusammenarbeit mit Conan und der schlafenden Sonoko vielleicht sogar lösen soll, darüber, dass sie auch eine rote Person im Wald gesehen haben wollen. Und dann trennt sich die Gruppe so ein bisschen. Jeder macht dies, jeder macht das. Natürlich alleine, damit am Ende keiner ein Alibi hat. Und am Ende des Kapitels wird dann eine Person tot im Badewasser aufgefunden, das voller Tomaten war. Also, wer sich sowas ausgedacht hat, das kann nur Aoyama gewesen sein. Geschmacklos, aber rot. Ja, wie damals bei dem Fall mit der Apfelkiste. Ja, da habe ich auch jemand drin müssen, in dem TV-Studio, ne? Genau, und jetzt sind hier auf einmal ganz viele Tomaten drin. Was es damit denn auf sich hat, werdet ihr in Band 83 erfahren, wie gesagt, im April. Ich denke mal, man kann auch so viel noch gar nicht zu dem Fall sagen. Der hat ja erst gerade angefangen. Ich würde, ist aber meine persönliche Empfehlung von dem Band, einfach weil ich schon weiß, wie der Fall ausgeht. Oh. Großes Kino, also wirklich. Ja? Nicht spoilern. Ja. Spoiler. Großes Kino. Mein Lieblingsfall aus dem Band. Ja. Ja, das ist traurig, oder? Es ist traurig. Ja. Traurig schon, aber auch für mich ist es der beste Fall, obwohl es nur ein Kapitel ist. Denn er hat für mich auch. Denn er hat auch für mich schon gleich wirklich spannend gewirkt. Das mit der roten Person, das hat mich erinnert an die Mumie im Wald. Ja. Wo da irgendjemand dahin aus von der Ecke hervorguckt und wieder verschwindet und da kommt was auf uns zu. Ich spüre es und Philipp hat es gesagt. Ich denke, man hat auch schon so das gewisse Gefühl als alter Detektiv-Conan-Fan. Denn wenn Conan mit ein paar anderen Leuten in eine abgelegene Hütte geht und dort irgendwie vier Personen sind, die irgendwie ein Mysterium auf dem Herzen haben, dann weiß man, das kann nicht zwei Kapitel sein, das können nicht drei Kapitel sein, da passiert wirklich was. Also, 4 von 5 Tomaten gebe ich. Ich will eigentlich nichts geben, aber nichts. Wenn man das, ja, ich gebe mal 5 von 5. Oho. Olli. Würde mich da Philipp in doppelter Hinsicht anschließen, weil ich auch 10 von 5 Tomaten. Wie es halt immer so ist, wenn der Fall gerade erst angefangen hat, dann kann ich da noch nicht so viel zu sagen, weil ich den Fall bei der Bewertung immer als Ganzes sehe und daher kann ich hier so gesehen ja noch nichts an Endbewertung vergeben. Aber ich kann meine Meinung äußern und bin auch sehr angetan von dem Fall. Also allein, dass es hier jetzt auch mal wieder sehr spannend wird, was Sera betrifft und was diese ganzen mysteriösen Vorfälle um irgendwelche roten Aktivitäten betrifft. Also da denke ich mal, kommt noch einiges Interessantes auf uns zu und ja, deshalb finde ich auch, dass es so vom Spannungsfaktor her der ja beste Fall des Bandes ist und ja, wie gesagt, diese Anspielung mit Rot, das ja kommt halt natürlich im Deutschen nicht so rüber wie im Japanischen. Ich hätte da eventuell ja vielleicht so eine kleine Randnotiz irgendwie gemacht, dass Rot oder hätte vielleicht das erste Rot hätte ich vielleicht als Akai sogar stehen lassen und dann eine Anmerkung gemacht, dass Akai im Japanischen Rot bedeutet. Stimmt, so hätte man es machen können, wenn man Akai stehen lässt. Und dann Akai hätte ich nicht stehen lassen. Weil Sonoko sagt ja, also es ist doch dumm. Ja, Sonoko kann ich auf einmal Japanisch reden. Ja, aber es wäre so, wenn ich immer so Deutsch würde man redet. Wenigstens die Anspielung verstehen. Stimmt, ja. Das ist schwer. Also, ja. Nee, wenn dann lieber rot stehen lassen und dann eine Fußnote, dass ja, rot auf Japanisch Akai heißt. Ja, aber darüber, wenn du auf einmal den Namen Akai liest, dann kannst du auch Seras erschrecktes Gesicht viel besser nachvollziehen. Ja, aber das hat aber dann keinen Sinn, weil, wie gesagt, Sonoko redet ja Deutsch. So steht nichts da, und dann kann sie ja nicht auf einmal sagen, ist ja wie, Ja, ich denke, ich kann sehr gut verstehen, was ihr meint. Also, beide Seiten haben seine Vor- und Nachteile. Ich denke so, fehlt zwar der Hintergrund dazu, dass Rot Akai heißt. Allerdings, aber mal ganz im Ernst. Band 82, nee, den kauft ja nicht der normale Lulatsch. Also, der normale fängt ja mit Band 1 an oder so. Und bei Band 82 hat man schon mal was von Shuichi Akai gehört. Man weiß vielleicht auch schon, dass Akai rot heißt. Und als nicht, treuer Fan kann man vielleicht auch auf die Idee kommen, rot bringt man in der Regel mit der Farbe, mit dem Blut in Verbindung. Vielleicht, dass da Sonoko plötzlich eine Leiche gesehen hat oder so. Ja. Zum Beispiel. Ja, nun gut. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, wie das hier noch weitergehen wird. Gut. Wo wenn ich noch das Detektiv kommen wir zur Gesamtbewertung des Bandes? Das Detektiv Lexikon. Das Lexikon. Jawohl. Ja, gut, machen wir. Möchtest du was sagen dazu, Olli? So. Ja, wollen wir nicht nochmal irgendwie Überleitung machen? Ja. Gut. Nun, wo wir alle Fälle besprochen haben und auch das erste Kapitel des letzten Falls durchgezogen haben, kommen wir zum Gosho Aoyamas kleines Lexikon der Meisterdetektive Nummer 82, wo es heute um Kageyama geht. Olli, welche Infos hast du uns diesem Meisterdetektiv? Frau Kageyama handelt es sich um eine Polizistin, die viele knifflige Fälle löst. In Wahrheit, was aber niemand weiß, ist, dass der eigentliche Detektiv ein Mann ist, und zwar der Chauffeur von der Frau Kageyama. Die hat nämlich wohl an einem Tag mal irgendwie während der Autofahrt, hat sie ihm da so erzählt, dass sie da nicht weiterkommt, weil man erzählt ja seinem Chauffeur manchmal, wenn ich einen hätte, würde ich das auch tun von meiner Arbeit. Und der sagte dann plötzlich zu ihr, ja, sehen Sie denn das gar nicht, wie das war? Und hat dann den Fall der Haarklein aufgerollt. Und ja, so ist sie sozusagen zu ihrem Ruhm gekommen. Ähnlich wie bei Kogoro, da löst ja auch jemand anders die Fälle im Hintergrund. Nach 82 Bänden müssten auch alle Leser inzwischen wissen, wer das ist. Und ja, hatte mich persönlich so ein bisschen erinnert. Es gibt im Deutschen, oder ich habe mal von einem Krimi, auch von einem Detektiv gelesen, der sozusagen auch nie persönlich am Tatort ist, sondern immer nur aus Erzählungen die Fälle löst. Ich habe jetzt den Namen leider nicht mehr parat, aber hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil die... Das erinnert mich jetzt an Sherlock Holmes Bruder, wie auch immer der hieß. Fällt mir gerade nicht ein. Ah, Mycroft, der ist doch auch eher faul. Minecraft? Das ist dann der dritte Bruder. Ja. Der YouTube-Hit, oder? Ja. Oh Mann. Der spielt immer Titan Hunter. Ja, genau, ja. Ist doch schon Level 10. Gab es da halt auch so einen, und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Und interessant ist dann natürlich auch noch Aoyamas Abschlusskommentar, und zwar, dass der Autor von dieser Detektivin sich mal eben so 82 Titel überlegt hat, bis er sich endgültig entschieden hat. Und naja, Aoyama wäre schon froh, wenn er sich wenigstens mal 3 Titel überlegen könnte. Ja. Tja, Aoyama tja, wünscht sich übrigens das sind auch Probleme. In der Tat. Ich mir auch. Super. Nun über Kann das wir wissen. Ganz entspannt in die Werbung gehen. Richtig. Da. Nee. Wir wissen, dass Aoyama gerne einen Chauffeur hätte. Und damit gehen wir nun zur Gesamtwertung des Bandes über. Ich möchte anfangen, weil ich ein Esel bin. Und weil du es kannst. Weil ich es kann, außerdem auch noch, ja. Ich sage ganz ehrlich, wenn die ersten beiden Fälle nicht gewesen wären, dann wäre das vielleicht ein toller Band geworden. Ein kurzer, ja, aber ein guter. Allerdings sind diese beiden Fälle da. Und darum vergebe ich dieses Mal doch 3 von 5. Immerhin. Die letzten Beine haben es wieder gerettet. Ja. Ich sehe es ganz ähnlich. Hab so in gewisser Weise das Gefühl, dass sich der Band von Fall zu Fall gesteigert hat. Auch wenn ich jetzt vom Kaito-Kid-Fall, also ich finde den Kaito-Kid-Fall besser als den Katzenfall, aber generell hat sich das immer weiter gesteigert und das Ende ist das Beste, aber es ist eben so wenig vom Ende da und so viel vom Anfang, wie du sagtest, Kevin. Und möchte deswegen auch ausnahmsweise mal keine Kaufempfehlung für diesen Band aussprechen. Mhm. Ihr seid wirklich große Detektiv-Conan-Fans. Ansonsten, wenn ihr 10 Bände zu Hause habt, dann braucht ihr den nicht als 11. Band, sondern kauft euch lieber andere Bände zuerst. Das ist wichtiger. Zum Beispiel die Special Black Edition. Ja, ganz große Kaufempfehlung. Von der Haupthandlung passiert hier nichts, also nicht viel, bis auf Sera und die Brudergeschichte da. Aber das ist irgendwie ja auch nichts. Und ansonsten, alles so lala, muss man nicht unbedingt gelesen haben. Ja, ich bleibe bei 2 von 5 Katzen. Also, das ist also wirklich, also ich fand diesmal wirklich nicht schön. Ich fand, Aoyama hat viel experimentiert, hat alles aus seiner Trickkiste rausgeholt, außer Kaito Kids Trick, der war da irgendwie noch verschwunden in seiner Trickkiste. Hat hier mal ein bisschen probiert, da mal ein bisschen probiert, hatte gerade irgendwie eine Schwächephase, als er die Kapitel gezeichnet hatte. Und genauso wie bei Band 81 und teilweise 80 auch noch, Also das war jetzt irgendwie so ein bisschen, ein paar Durchhänge hatte er. Jetzt geht's aber wieder bergauf mit Band 83, also könnt ihr euch drauf freuen. Ja, meine Kaufempfehlung habe ich vergessen. Da würde ich sagen, lest euch doch unseren Conan-Wiki-Artikel zum Kapitel 872 durch. Das sollte euch reichen. Und dann, ja, also nicht kaufen, Wiki-Artikel lesen und dann bei Band 83 wieder einsteigen. Ja. Sag ich mal so gemein. Olli. Oder mal beim Artikel Mittlerer Bruder der Familie Akai vorbeischauen. Ja. Da steht auch alles zu dem Bruder und fertig ist. Ja, kann ich mich Olli, ja. Deine Bewertung? Größtenteils nur anschließen und da gehe ich dann einfach mal so zwischen euch und schließe mich in der Bewertungsreihe ein und vergebe dann mal 3 von 5 Katzen, weil es ist auch ein Band, wo ich sage, den muss man nicht unbedingt haben, das ist so eher leichte Lektüre sozusagen, so ja, wenn man es mal gelesen hat, ist es okay. Ja, aber wie gesagt, es ist kein Muss jetzt, es passiert auch nicht wirklich Spannendes, was sozusagen wichtig wäre für die Haupthandlung. Ein Unterhaltungsfaktor hat der Band halt, je nachdem, welche Fälle man mag und welche Konstellationen, also kann man sozusagen, wenn man Interesse hat und es lesen möchte, dann ist es auf jeden Fall lesenswert. Ein Conan ist immer lesenswert, also von daher. Ja, aber es ist jetzt halt nicht so, dass man den Band unbedingt haben möchte. Also da, wer da eher skeptisch ist, was die Fälle angeht und auch nach unserem nach unserem Cast jetzt noch nicht so 100%ig überzeugt ist von dem Band, ja, der sollte sich dann doch nochmal überlegen, ob er sich den halt kauft oder ob er da wirklich auf bekanntere Mittel wie das Wiki oder den Newsblog zurückgreift und sich da alle Informationen drüber beschafft. Ich möchte also zusammenfassen, wer einfach nur einen neuen Conan möchte, sich seicht durchlesen möchte, durch etwas blöde Fälle, der schlägt zu und wer aber wirklich Spannung will, der Inhalt will und der einen Fortschritt in der Haupthandlung möchte, der bleibt dem Band lieber fern. Ja, aber es sind ja Fälle da, aber ich habe ja nicht mal das Gefühl, das sind wirklich ausgeklügelte Fälle, denn wenn man sich an den Fällen an sich erfreut, erfreut man sich auch nicht an diesen Fällen, denn das sind mehr so 0815 Fälle, wo man kaum selber miträtseln kann, sondern einfach irgendwie nur lesen muss. Ja, man wird durchgelost. Man kann schnell lesen und muss nicht viel nachdenken beim Lesen. So glaube ich, irgendwie in etwa. Das ist schwer zu sagen. Der einzige Punkt, wo ich nachgedacht habe, war der Fall mit dem Blumenstrauß. Da habe ich versucht, im Internet zu recherchieren, was die Blume denn bedeutet. Ich konnte mir schon denken, wo die Blumen stehen. Aber warum sonst legt man an der Straße Blumen nieder? Also ja, es war dann klar, ja. Stehen und klar. Andere legen da halt Blumen. Ja, eben. Ja, und manche Halbmonde. Darf ich noch ganz kurz einen Ausblick auf Band 83 geben, ohne viel spoilern zu wollen? Zunächst wird in Band 83 der Fall um die rote Tragödie, also um das rote Mädchen, abgeschlossen. Dann treffen wir auf den Meisterdetektiv Ostjapans und Westjapans. Und die Haupthandlung geht auch noch mit voran. Also da geht's wirklich dann wieder groß weiter. April. Also viel Spaß im April dann. Das wird natürlich auch besprochen von uns. Ja. Im April. Da freue ich mich schon auf den Podcast dazu. April, also, April. Jetzt schon reinhören. Genau. Gut, ich denke, wir haben alles gesagt. Wir haben dieses Mal eine kritische Meinung hinterlassen. Eine ehrliche Meinung, wie wir sind. Und damit sagen... Wir sind immer ehrlich, ja. Ja. Aber ja, dieses Mal waren wir ja besonders hart, ehrlich. Ne? Gegenüber der Redaktion von Edmund Manga. Aber fair. Und vor allem gegenüber Gosho Aoyama. Ja, der sich den Quatsch ausgedacht hat. Tut mir leid. Quatsch. Ja. Quasi. Da falle ich vom Stuhl. Wir möchten bleiben uns jetzt noch mal eine Stunde hier, ne? Alles gut. Bleiben wir noch eine Stunde hier. Genau, ich... nutze die eine Stunde, um auf die Verweise zu verweisen. Conanwiki.org, unser Wiki, conanforum.org, das Forum, wo ihr auch über Band 82 diskutieren könnt und auch von anderen Forenbenutzern Meinungen zu dem Band einholen könnt, gerne. Jawohl. Ein Newsblog, conannews.org, wo ihr vielleicht auch diesen Podcast hört oder aktuelle Berichte rund um Band 83 und so weiter bekommt, ganz klar. Unsere Facebook-Seite facebook.com/conannews, twitter.com/conannews ist unser Twitter-Account, youtube.com/conannews unser YouTube-Account und wir haben auch sogar iTunes. Dort sind wir als Conancast zu finden. Gerne dort reinhören und auch eine Bewertung hinterlassen. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, da macht er extra lange Verweise. Vergisst aber, dass wir auch einen Instagram-Account haben, ne? Instagram.com/conannews. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau. Bleibt sicher. Bleiben Sie sicher. Ja, ciao, gut. Bis zum nächsten die Mal. Dann kaufen wollen, können das auch gerne in unserem Wikishop tun und uns damit unterstützen. Dann bis zum nächsten Mal.